Vielleicht sollten die Feministen einfach keine Titten zeigen. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Dennis. Und unser heutiges Thema ist der moderne Feminismus. Es ist uns tatsächlich klar, dass es ziemlich schwierig als Mann über Feminismus zu reden. Uns wird natürlich vorgeworfen, dass wir Männer sind und über Frauenprobleme keine Ahnung haben und eigentlich darüber nicht reden dürfen. Deswegen versuchen wir es so neutral wie möglich zu betrachten und gucken, ob da was rauskommt. Leider haben wir noch keine Frauen im Team, aber wenn jemand da draußen Bock hat mitzumachen, willkommen. Der Anlass dafür ist ein Foto, welches von Emma Watson in einer Zeitschrift erschienen ist, auf dem ihre Brüste teilweise zu sehen sind. Dabei muss man erwähnen, dass Emma Watson eine bekannte Feministin ist, sogar das Gesicht des modernen Feminismus. Sie war sogar UN-Botschafterin und jetzt wird ihr Heuchelei vorgeworfen. Wie zum Beispiel mit diesem Tweet. Emma Watson, Feminismus, Feminismus, Gender Wage Gap, oh, warum nimmt mich niemand ernst, Feminismus, oh, und hier sind meine Titten. Diese Heuchelei kann man so auslegen, im Sinne, wenn du für Frauenrechte kämpfst, darfst du deine Titten nicht zeigen, weil du dich dadurch objektivierst und gegen Objektivierung kämpfen die Feministen. Aber ich dachte, die Feministen kämpfen dafür, dass Frauen so ziemlich alles mit ihrem Körper machen können, was sie wollen, so wegen My Body, My Rules. Ja, ich dachte auch. Und eigentlich hat den Vorwurf sogar Emma Watson nicht verstanden. Hier ist ihre Reaktion drauf. Feminism is about giving women choice. Feminism is not a stick with which to beat other women with. It's about freedom. It's about liberation. It's about equality. It's not, I really don't know what my tits have to do with it. It's very confusing. They were saying that I couldn't be a feminist and have boobs. And have boobs. Aber sie wurde nicht kritisiert, weil sie Brüste hatte. Sie wurde kritisiert, weil sie sich angeblich objektifiziert oder objektisiert und sexualisiert hätte, was angeblich nicht gehen kann, wenn man in der Spreche des Feminismus ist. Vielleicht sollten die Feministen einfach keine Titten zeigen oder sie müssen sich einfach versammeln und einfach festlegen, wann und wer und wie Titten zeigen darf. Für mich sieht es alles sehr widersprüchlich aus. Allein schon dieser ganze Trend mit dem 8. März kann ich nicht nachvollziehen. Ich dachte immer, das ist ein super sexistisches Fest, das Frauen diskriminiert. Und eigentlich wurde es früher nur in Russland gefeiert oder in der ehemaligen Sowjetunion. Eigentlich ist es eine, auch internationale Frauentag, aber an diesem Tag kriegen Frauen immer Geschenke und an Arbeitsplätzen wird auch ein bisschen serviert und alle trinken Sekt und tanzen. Aber es ist irgendwie, es ist immer so halt, okay, ihr Frauen habt einen Tag, an dem wir Männer euch als menschliche Wesen behandeln. Und aber ich meine, das passt doch zu Russland. Ich meine, wie gesagt, Russland ist tatsächlich um einiges sexistischer als... ja, das kann ich, das ist auch eine Diskussionssache, weil Russland war das erste Land, das Wahlrecht zum Beispiel den Frauen geschenkt hat. In der Schweiz mussten sie bis den 80ern dafür kämpfen. Es gibt natürlich Alltagssexismus und Chauvinismus und Grab them by the Pussy-Diskussionen kann man da auch ganz oft hören. Aber wenn man tatsächlich die Strukturen und diese gesellschaftlichen Strukturen ansieht, sieht man, dass Frauen da überall vertreten sind. Es gibt Ministerfrauen, es gibt Parlamentabgeordnete Frauen und viele von ihnen sind super konservativ, vielleicht sogar konservativer als Putin. Und eigentlich sind Frauen überall vertreten. Aber gleichzeitig ist es zum Beispiel, ist es jetzt wieder legal geworden, seine Frau in der Ehe zu prügeln, beziehungsweise es wird nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Also wenn man ja, genau. Frau und, diese, und das steht. Wurde von einer Frau initiiert. Ja, aber die Begründung war so dämlich. Die Begründung war, ja, aber das ist nur eigentlich so Teil der Tradition. Was ist das bitte für eine Tradition? Wie gesagt, schwer zu sagen. Man sieht so einen gewissen Trend, dass Russland irgendwie vom Marxismus und Progressivismus jetzt tatsächlich diese traditionelle Schiene geht und der Westen wiederum kehrt sich dann Richtung Kommunismus oder Sozialismus und Marxismus. Diese Tradition vom 8. März kommt aus der sowjetischen oder aus den kommunistischen Zeiten und das war eigentlich ein marxistischer Feiertag. Und weil der Ursprung ist der Kampf von Rosa Luxemburg für Frauenrechte und so weiter und so fort. Und im Westen wurde es nie gefeiert. Und jetzt plötzlich sehe ich überall in meinem Facebook-Thread, sehe ich die ganze Zeit Posts über 8. März, Internationale Frauentag. Auf YouTube gibt es auch so eine Trend und in Amerika gibt es so eine Trend, A Day Without Women. Wofür steht das? Ist das ein komisches Zeichen, dass Marxismus irgendwie in den Mainstream zurückkommt? Ich glaube, die Frauen haben sich quasi diesen, in Anführungszeichen, sexistischen Feiertag, in Anführungszeichen, zurückgeholt. Zum Beispiel, das war dieses Jahr in Berlin am 8. März los. Also wie gesagt, momentan verstehe ich nicht, wofür der moderne Feminismus steht, weil diese ganzen Theorien über Rape Culture, über Wage Gap, Diskriminierung, für mich wirken sie ehrlich gesagt ziemlich fraglich. Und es gibt ganz viele Beweise, dass diese Theorien zum Teil nicht stimmen. Zumindest nicht in der ersten Welt oder in Europa oder in Amerika. Aber wie gesagt, wir sind zwei Männer, die vielleicht auch absolut keine Ahnung haben von dem, was sie reden. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es ruhig rein. Ist der 8. März für euch auch Feiertag? Schreibt das in die Kommentare. Und wenn ihr das Video mögt, liked es und abonniert unseren Kanal. Dankeschön. Ciao. Tschüss.